Der Finanzminister sprach von der guten wirtschaftlichen Entwicklung in fast allen Bereichen bis hin zu der hohen Rentenanpassung in diesem Jahr. Dennoch seien die Menschen verunsichert. Dafür gäbe es unterschiedliche Motive, etwa den internationalen Terror. Politisch sei das die Zeit für Demagogen und dem müsse man durch eine gute und angemessene Politik begegnen. Und da sei der neue Haushalt mit einer Steigerungsrate von 3,7% eine wichtige Grundlage, weil er auch neue Chancen eröffne. Bei all dem haben wir übrigens alle vorrangigen Vorhaben umgesetzt, auf die wir uns im Koalitionsvertrag geeinigt haben. Wir haben die Ausgaben, insbesondere bei Forschung, Bildung und Verkehrsinfrastruktur, massiv erhöht. Und wir haben Länder und Kommunen so stark wie nie zuvor entlastet. Und wir tun es weiter. Nach den vorliegenden Haushaltszahlen sollen die Ausgaben im nächsten Jahr auf 328,7 Milliarden Euro steigen. Das sind rund 3,2 Milliarden Euro mehr als noch in den Haushaltseckwerten im Frühjahr angenommen wurde. Kein anderes europäisches Land gebe mehr für Investitionen aus, betonte Schäuble. Schäuble sieht auch ein Potenzial für weitere Steuersenkungen in der Höhe von rund 15 Milliarden Euro. Aber diese Ankündigung soll erst nach der Bundestagswahl umgesetzt werden. Die Haushaltsexpertin der Linken, Gesine Lötsch, hatte bereits im Vorfeld angekündigt, sie könne das Gerede über die schwarze Null nicht mehr hören, denn das lenke von den eigentlichen Problemen ab. Die Vermögenden würden geschont und die Mehrheit der Bürger nicht wirklich entlastet. Die Bundesregierung hat in dieser Wahlperiode nichts unternommen, um das Steuersystem gerecht zu gestalten. Sie fällt eindeutig durch den Gerechtigkeitstest. Schäuble habe einen Nach-mir-die-Sintflut-Haushalt vorgelegt. Lötsch forderte deshalb gerechtere Steuern und mehr Investitionen ein. Der SPD-Haushaltsexperte Carsten Schneider verteidigte den vierten gemeinsamen Haushalt mit der schwarzen Null im Fokus. Den Schritt dahin habe bereits SPD-Finanzminister Peer Steinbrück gelegt. Dennoch lege der Koalitionspartner zu wenig Gewicht auf die soziale Gerechtigkeit, gerade auch in der Steuerpolitik. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten in dieser Legislaturperiode schon gestaltende Steuerpolitik machen können, die ein bisschen mehr Gerechtigkeit geführt hätte. Das war mit Ihnen leider nicht möglich. Und Schneider machte auch deutlich, dass die Angleichung der Renten in Ost und West für die Sozialdemokraten ein wichtiges Thema bleiben wird. Der grüne Finanzexperte Sven-Christian Kindler kritisierte schließlich, dass die Koalition einen Haushalt der verpassten Chancen vorgelegt habe. Trotz der guten Rahmenbedingungen und der gewaltigen Zinseinsparungen. Im Kern verwalten Sie weiterhin Status quo als große Koalition. Sie verteilen Geld mit der Gießkanne, ohne Plan, ohne Fokus. Dabei hätten Sie doch alle Möglichkeiten, jetzt wirklich auch für die Zukunft was zu machen. Notwendig sei eine große Investitionsoffensive im öffentlichen Sektor und eine wirklich wirksame Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen. Das etwa müsse über eine soziale Steuerreform und die Förderung des öffentlichen Wohnungsbaus geschehen, wo diese Bundesregierung einfach zu wenig tue.